Fantasie an Laura von Friedrich von Schiller. Meine Laura, nenne mir den Wirbel, der an Körper, Körper mächtig reißt. Nenne, meine Laura, mir den Zauber, der zum Geist gewaltig zwingt den Geist. Sieh, er lehrt die schwebenden Planeten ew'gen Ringgangs um die Sonne fliehen und, gleich Kindern um die Mutter hüpfend, bunte Zirkel um die Fürstin ziehen. Durstig trinkt den goldnen Strahlenregen jedes rollende Gestirn, trinkt aus ihrem Feuerkelch Erquickung, wie die Glieder leben vom Gehirn. Sonnenstäubchen paart mit Sonnenstäubchen sich in trauter Harmonie, Sphären ineinander lenkt die Liebe, Weltsysteme dauern nur durch sie. Tilge sie vom Uhrwerk der Naturen, trümmernd auseinander springt das All, in das Chaos donnern eure Welten, weint, Newtone, ihren Riesenfall. Tilgt die Göttin aus der Geisterorden, sie erstarren in der Körper tot. Ohne Liebe kehrt kein Frühling wieder, ohne Liebe preist kein Wesen Gott. Und was ist's, das, wenn mich Laura küsset, Purpurflammen auf die Wangen geust, meinem Herzen raschern Schwung gebietet, fiebrig wild, mein Blut von hinnen reißt. Aus den Schranken schwellen alle Sennen, seine Ufer überwallt das Blut, Körper will in Körper überstürzen, lodern Seelen in vereinter Glut. Gleich allmächtig wie dort in der toten Schöpfung ew'gem Federtrieb herrscht im arachneischen Gewebe der empfindenden Natur die Lieb. Siehe, Laura, Fröhlichkeit umarmet wilder Schmerzen Überschwung, an der Hoffnung Liebesbrust erwarmet starrende Verzweifelung. Schwesterliche Wollust mildert düstrer Schwermut Schauernacht, und entbunden von den goldenen Kindern strahlt das Auge Sonnenpracht. Waltet nicht auch durch des Übels reiche fürchterliche Sympathie? Mit der Hölle buhlen unsere Laster, mit dem Himmel grollen sie. Um die Sünde flechten Schlangenwirbel, Scham und Reu, das Eumenidenpaar, um der Größe Adlerflügel windet sich verrätrisch die Gefahr. Mit dem Stolze pflegt der Sturz zu tändeln, um das Glück zu klammern sich der Neid, ihrem Bruder Tode zuzuspringen, offenen Armes, Schwester Lüsternheit. Mit der Liebe Flügel eilt die Zukunft in die Arme der Vergangenheit. Lange sucht der fliehende Saturnus seine Braut, die Ewigkeit. Einst, so hör ich das Orakel sprechen, einsten hascht Saturn die Braut. Weltenbrand wird Hochzeitfackel werden, wenn mit Ewigkeit die Zeit sich traut. Eine schönere Aurora rötet, Laura, dann auch unserer Liebe sich, die so lang als jener Brautnacht dauert. Laura, Laura, freue dich!